Moin moin und hallo zu einer neuen Ausgabe Vier Ecken, zwei Elfer, eurem Lieblings-EM-Special-Produkt. Ich bin der Chris und ich bringe euch durch diesen Abend natürlich niemals alleine. An meiner Seite ist der Mann, der auf dem Cover neben Lionel Messi von FIFA 13 sein wird, der Tobi. Moin moin. Moin moin Chris, moin moin alle Leute, alle Freunde, alle Möchtegern, alle Nichtmöchtegern, einfach alle. Was möchten die denn gern? Möchten gern mehr Fußball. Möchten gern mehr von uns. Möchten nicht TOH Official hören. Nein, natürlich nicht. Wollen sie nicht, nein. Denn das Ding wird ja gerade irgendwie an die Wand gefahren. Hab ich gehört, sie haben jetzt neun verpflichtet. Aber das ist schon wieder viel zu viel, da wird sich Ricky wieder aufregen. Es geht um die EM, die Gruppenphase ist schon vorbei. Mensch, das ging ja im Sauseschritt, möchte ich fast sagen. Fandest du? Ja, aber ich muss sagen... Ja, diese Emotion hatte ich auch, ja. Ja, ist doch aber auch wahr, oder? Jetzt mal ohne Witz. Es ist schon eine komische EM, oder? Wir haben es in der ersten Ausgabe schon mal gesagt. Es ist eine komische EM. Irgendwie habe ich nicht dieses euphorische, fröhliche Gefühl. Liegt es daran, dass es in so komischen Ländern ist? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Fehlen dir die schwarzen Leute mit den Vuvuzelas, die da irgendwelche Schamantänze aufgeführt haben? Nö, eigentlich nicht. Mir fehlt generell die Vielfalt unter den Teams. Also, es ist mir alles zu langweilig, zu Stereo. Zu Stereo, ne? Ja, es ist einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist keine Euphorie da bei den Deutschlandspielen. Ja, aber andererseits ist bei mir persönlich so eine gedämmte Stimmung. Dann zeigt aber hier diese Nulpe da vom ZDF diese Fanmeile mit 5,8 Milliarden Menschen. Und da denke ich mir, das passt irgendwie gar nicht in mein Gefühlsbild. Ne? Das sind ja Rekorde. Ich glaube, wir haben Europas größte Fanmeile in Berlin. Ne? Ach so, ich habe jetzt eigentlich gedacht, du spielst auf Usedom an. Usedom, ja, wo sie die Pressbahnplatz einfach in den See geballert haben. Da bin ich mir sicher, dass wir das älteste Public Viewing in ganz Europa haben, was die Zuschauer angeht. Es ist echt, also keine Ahnung. Und damit meinst du nicht mal die Zuschauer da auf Usedom, sondern auch das Moderatoren-Duo, ne? Ja, die haben den Humor echt nicht geklaut. Also, nee. Also da hat Lippenherpes mehr Humor, ne? Geht echt gar nicht. Also da, die haben aber auch echt viel geschießt, die haben ja so viele Tonprobleme und Ausfälle und also die hat es auch schon schwer getroffen, aber die haben es auch nicht anders verdient. Ohne Witz, wer da auf Usedom so eine Mini-Arena aufbaut, nur mit Rentnern, wo keine Stimmung, kein gar nichts aufkommt. Ja. Und dann das mit der Begründung, warum sie diesen Platz ausgesucht haben. Ja, wir haben uns einen Platz ausgesucht, wo Deutsch gesprochen wird. Ja. Entschuldigung. Ja, das ist die Schnittstelle zwischen Deutschland und Polen da an der Ostsee. Toll. Ja. Aber kannst du dich noch an 2008 erinnern? Da haben sie auch so eine ähnliche, aber viel bombastischere Bühne in der Schweiz oder in Österreich aufgebaut. In Konstanz am Bodensee. Da war ich. Das war es mir wert. Das sind 220 Kilometer etwa von mir weg. Das fand ich wirklich toll. Das war super. Das war halt auch Publikum. Also ja. Wie gesagt, das war eine richtige kleine Tribüne mit Tribüne allem. Da war gleich ein ganz anderes. Also Amphi-mäßig, ne? Ja, das war natürlich auch ein anderes Moderatorenteam. Ich meine, so ein Ding fällt und steht halt schon auch mit dem Team und das funktioniert halt nicht. Der Oli Kahn ist so gut als Torwart war. Und so gut er auch als zukünftiger FC Bayern Manager sein wird, da bin ich mir sowas von sicher. Beim von uns sehr geschätzten Sport 1 Doppelpass wurde er mal gefragt, als er zu Gast war, was er denn davon halten würde, Manager des FC Bayern München zu werden. Und daraufhin hat er nur geschmunzelt. Ja. Sollen wir jetzt echt schon mit Bayern anfangen? Du weißt ja, es gab ein bisschen Kritik. Nein, ich weiß, da kriege ich wieder Nachrichten. Dass du hier da als die Bayern-Brille auf. Du Schwein. Sowas macht man doch nicht. Kommen wir ein bisschen zur Gruppenphase, weil es gab ja schon die ein oder andere Überraschung. Kommen wir mal zur Gruppe A. Da habe ich ja gesagt in der ersten Ausgabe, dass Polen ganz weit kommen wird in dem Turnier. Und ich habe gesagt, Polen hat nur eine starke rechte Seite, macht die dicht und dann machen die gar nichts. Ja, eine starke rechte Seite hat ja nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Land, sehe ich so ab und zu immer. Also den ein oder anderen nette kleine Anekdote. Spieler. Nee, aber was war denn da los? Ja gut, ich hab's dir gesagt, mach die eine Seite zu und es kann halt nicht einfach nur an drei Leuten haften bleiben, die ganze Verantwortung. Das war einfach zu viel Durchschnitt. Und ganz ehrlich, wir haben es schon gesehen im ersten Spiel gegen Griechenland, wenn du da nicht zur Halbzeit 3-0 führst, dann geht's dir genauso, wie es Holland ging, gegen Dänemark, machst du keine Tore, fährst du nach Hause. Dann setzt du dich selbst unter Druck, dir läuft die Zeit davon, guckst auf die Uhr, oh Gott, wir müssen doch eigentlich gewinnen, wir sind doch viel besser und dann, klack, klingeli-ding, steht 1-0 für Dänemark. Ja. Obwohl, da war es ja relativ früh, ne? Aber jetzt bei den Polen und so gegen Griechenland, also, ja. Eigentlich hätte da ja schon im Endeffekt dann Griechenland das Ding gewinnen müssen durch den Elfmeter, den sie gekriegt haben. Genau. Aber da hat man schon gesehen, dass das Polen, dass das nichts wird. Die hätten auch gegen Russland eigentlich nicht gewinnen dürfen. Das zweite Spiel, da waren sie eigentlich, wenn sich da Russland ein bisschen cleverer anstellt, dann gewinnen sie das Ding und fahren auch in die nächste Runde. Und so haben sie sich halt beide verkackt. Ja. Drei Punkte haben sie. Sind letzter, Polen. Ja, sie haben sich angepasst im 2000. Dem Turnier 2008. Ja. Da ist auch keine Gastgeber weitergekommen. Ich glaube sogar auch als Tabellenletzter. Wenn ich mich recht erinnere. Es war, gut, ich meine, bei der Gruppe, ich sag mal so, wenn wir nach zur Gruppe D kommen, bei der Ukraine waren mir von Anfang an klar, dass die es schwerer haben werden, sich gegen Frankreich und gegen England durchzusetzen. Hä? Bist du jetzt gerade bei Gruppe D? Ich bin gerade bei Gastgebergruppen. Ach, bei Gastgebergruppen. Ich dachte, vergleich das chronologisch durch und fängst mit dann als mit D geht's. Nee, mir geht's einfach darum. Das war klar, dass Ukraine das schwerer haben wird. Eben. Und da war im Endeffekt, das war wie so eine Lotto, Lottozieherei mit den vier Mannschaften. Da ist keiner rausgestochen so richtig. Russland hat das erste Spiel eine halbe Stunde lang dominiert gegen Tschechien. Jeder hat sie schon im Endeffekt schon im Halbfinale oder im Finale gesehen. Aber da ist ja im auch nur, die kochen auch nur mit russischem Wasser. Das geht halt auch nicht. Ja. Und die Griechen, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das letzte Spiel von der Gruppe nicht angeschaut, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Kann ich auch verstehen, ja. Und jetzt ist ja auch noch Rosicki verletzt, ne? Ich weiß noch gar nicht. Wir sind ja eine Stunde vor dem ersten Viertelfinale, nehmen wir das Ding hier auf. Er war angeschlagen, aber ich weiß nicht, ob er es wird nicht spielen. Er wird nicht spielen. Nicht. Okay. So meine Informationen heute Nachmittag 17 Uhr Sky Sport News HD. Also wenn er spielt, dann ist Sky Sport News HD schuld. Official. Aber ja, zur Gruppe B? Was sagst du? Ja. Können wir noch Gruppe A abschließen? Eigentlich hätten sie alle einfach die Gruppe A direkt heimschicken sollen und dafür noch die ein oder andere Mannschaft aus Gruppe B und C mitnehmen sollen. Ja, das weil, gut, ja, wir können gleich zu Gruppe B weiterkommen. Das ist ja für mich immer noch das merkwürdigste Bild aller Zeiten, ne? Dänemark, Holland auf Platz 4 mit 0 Punkten. Und uns mit 9. Gefühlt haben wir keine 9 Punkte. Gefühlt haben wir die Gruppe nicht dominiert. Wir haben alles gewonnen, ja. Wie ein Schweizer Uhrenwerk haben wir da irgendwie alles dann doch durchgeforkt, aber ja, so richtig dominiert, wie es jetzt hier steht, schwarz auf weiß, mit 9 Punkten. Aber ist doch schön. Natürlich ist das schön, na klar, das sage ich auch nicht. Nein, ich meine damit, wenn wir das Ding jetzt hier mit 9 Punkten und einem Torverhältnis von 12-2 oder so abgeschlossen hätten, dann wären wir schon Europameister. So ist immer noch die Sache, okay, wir haben zwar alles gewonnen, aber es ist nicht alles Gold, was da glänzte in den 270 Minuten. Und wenn wir jetzt ein Torverhältnis von 12-0 gehabt hätten, dann hätte keiner Angst vor Griechenland, keiner. Ich habe jetzt auch noch keine Angst vor Griechenland, aber man ist ein bisschen skeptisch und man weiß, man muss was tun. Man muss definitiv mehr tun, wie man sich vielleicht antun würde, wenn es so souverän durch die Vorrunde gegangen wäre. Ich meine, das Schöne an dem ganzen Turnier ist, dass wirklich keine Mannschaft dominiert hat bisher. Keine Mannschaft ist rausgestochen. Die Spanier nicht, und Gruppe C haben Probleme gehabt und jeder, keiner. Und ja, das ist doch das Schöne an so einem Turnier. Gruppe A, ich meine, Gruppe A waren alles Suppenkasper. Die kannst du alle vergessen, das ist alles für ein Arsch ist, was da rumgespielt hat im Nachhinein. Und Gruppe B war einfach gleichmäßig stark. Ich meine, selbst die Holländer waren jetzt nicht so schlecht. Definitiv, wie gesagt, wenn die gegen Dänemark zur Halbzeit 3-0 führen oder 3-1, dann spielen die ein ganz anderes Turnier. Aber da, wenn du als erstes Spiel verlierst und dann gegen eine deutsche Mannschaft im zweiten Spiel, wo die Deutschen... In der ersten Halbzeit haben wir sie dominiert, kannst du sagen, was du willst. Und wenn der Müller und der Badstuber die Dinger machen, jetzt sind es wieder zwei Bayern-Spieler, es tut mir ja leid, wenn die Dinger machen, dann gehen die da sang- und klanglos auch 3-0, 3-1 vom Platz. Richtig, richtig. Aber so wurde das Ding so unfassbar spannend und da hatte ich mal wieder dieses Big-Time-Feeling, weißt du? Oh nein, oh Gott, ich hab mir die Finger gerieben und bin auch gestanden. Das hatte ich das letzte Mal beim Champions-League-Finale, worüber ich in meinem Leben nicht mehr reden möchte. Aber da hatte ich dieses Gefühl, da haben Bayern, Deutschland ist unnötig spannend gemacht. Also du sagst es richtig, da hast du echt vier klasse Mannschaften. Ich sehe auch Dänemark als klasse Kollektiv. Ja. Ich muss sagen, ich hatte während dem Holland-Spiel keine Angst. Ich hatte auch am Ende auch nicht, wo das 2-1 gefallen ist? Nein, auch nicht. Einfach nur aus dem Grund, selbst wenn wir das 2-2 noch kriegen sollten, wir wussten ja davor schon, dass Portugal 3-2 gegen Dänemark gewonnen hat und dass Holland das erste Spiel verloren hat. Also selbst wenn es 2-2 ausgegangen wäre, wären wir mit 4 Punkten in das letzte Spiel gegen Dänemark gegangen, wären immer noch Erster gewesen und hätten immer noch die Sache selber in der Hand. Also die hätten ruhig, wenn es 2-2 gekommen wäre, glaube ich nicht, dass es so schlimm gewesen wäre. Es hätte nicht, glaube ich, so viel geändert. Ich hatte keine Angst, ich hatte eigentlich nur diese 7-8 Minuten Angst in dem Dänemark-Spiel, wo es 1-1 bei uns steht und 2-1 ja, genau. Für Portugal. Da hatte ich ein bisschen Bammel, weil dann, als dann gegen die Richtung 80. Minute kam, so 2-3 Minuten vor dem 2-1 vom Bender, habe ich gedacht, wenn die jetzt ein Tor kriegen, dann war es das. Ich weiß nicht. Ich meine, dann haben sie immer noch 10 Minuten, aber 10 Minuten ist echt nicht lang. Wenn Portugal von Anfang an geführt hätte und nicht erst in der 70. Minute das 2-1 gemacht hätte gegen Holland, dann hättest du ja länger Zeit gehabt. Aber so kam das halt, keine Ahnung, ich glaube, ja, 70. Minute Deutschland, der Reporter sagt, Portugal führt jetzt ein Tor für Dänemark und wir sind weg. Und die haben mir einfach nichts reinbracht. Nee. Die haben einfach, also in der Gruppe hätte alles noch passieren können an dem letzten Spieltag. Und so cool ich eigentlich war, die erste Stunde. Das Paradoxe ist ja, selbst Holland hätte weiterkommen können. Natürlich, natürlich. Das ist ja das Unfassbare. Ja, das meine ich ja mit dieser Ausgeglichenheit. Speziell in der Gruppe, auch in der Gruppe C war es ja eigentlich spannend bis zuletzt. Aber ja, wie gesagt, Gruppe B und Gruppe C waren gut und A und D konnten wir sich nicht anschauen. Also ich bin echt lieber bei schönem Wetter ins Kino gegangen, bevor ich mir dann hier Ukraine gegen England oder so anschaue. Wo du gerade bei schönem Wetter ins Kino gegangen? Es sollte ja eigentlich The Amazing Spider-Man ins Kino kommen, ne? Ja. Das wurde bei uns speziell in Deutschland aber nach die EM verschoben oder kurz vors Finale verschoben, der Start. Kurz vors Finale? EM. Ja, aber das. Ach so, im Vorderfeld. Also nicht jetzt kurzfristig, weil nächste Woche läuft er ja an. Ja, klar. Nächste Woche läuft er ja an. Also er sollte früher starten, das war aber der Start der EM, dieselbe Woche. Und dann haben sie sich gedacht, nee, du, die Deutschen gucken, glaube ich, lieber Fußball. Als den rot-blauen Spinnentypen. Nur in Deutschland oder in ganz Europa, weißt du das? Ich weiß nur von Deutschland. Ja, ist ja verständlich. Ich meine, das machen ja alle im Endeffekt. Das ist ja, ja, aber. Ja. Kino ist ja, wenn ihr was über Filme und Sonstiges hören wollt, dann müsst ihr euch an einen anderen Podcast richten. An die Watch Guys, wenn ihr es genau wissen wollt, die ich auch immer höre und ich immer Spaß dabei habe, dem guten Jensemann und dem Christoph. Hast du schon die neue Ausgabe gehört? Ja, natürlich. Fandest du meinen Monolog über Fright Night? Ich hab Fright Night noch nicht gesehen, aber genauso stelle ich es mir vor. War schon geil, ne? Ich glaube, noch gleich gespoilert. Mit der gleichen Euphorie hätten wir auch über Gruppe A reden können. Im Prinzip schon, ja. Hört euch den Podcast an, denkt euch diese Stimmung in meiner Stimme und dann passt das alles. Gruppe B haben wir? Sind wir durch, ja. Sind wir durch. Ne? Sind wir schön, ja. 9 Punkte, schön. Ja, wenn ihr noch mal ein bisschen Spaß haben wollt, dann hört euch unbedingt noch mal Rikis Telefonanruf an. In Amsterdam war es, glaube ich, ne? Da wollte er dann doch das Viertelfinalspiel der Holländer dort in irgendeinem Hotel gucken. Ging auch nicht. Hat. Die spielen da gar nicht mit. Ja, ist ein Arschloch. Das ist ein Arschloch. Aber ich mag ihn trotzdem. Gruppe C, Spanien, Italien, Croatia, 10 Points und Irland. Oh, ich wollte noch kurz was zu Gruppe B sagen. Gruppe B ist übrigens, in Gruppe B ist mein Spieler des Turniers bisher, mein Favorite, mein Liebling, egal was jetzt noch kommen sollte. Und zwar Niklas Bendtner von Dänemark. Wenn wir Niklas Bendtner vorne im Sturm drin haben, Niklas Bendtner ist die perfekte Kombination. Er spielt nicht mehr bei Arsenal, glaube ich, ne? Irgendwo bei Everton, glaube ich, jetzt. Ja, auch. Oder Bolton? Kann auch sein, aber er spielt nicht mehr bei Arsenal. Andere Fachpodcasts würden jetzt eventuell nachgucken. Nee. Machen wir nicht. Nee, wir lassen euch lieber in diesem Halbwissen und reden jetzt über die Gruppe C, wo man natürlich dachte, dass Spanien da eigentlich auch durchmarschiert, aber nach dem ersten Spiel gegen Italien haben wir uns gedacht, das sind auch nur Menschen. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt, wir haben uns Sonntagmorgen haben wir uns, glaube ich, getroffen. Sonntagabend war dann das Spiel Spanien gegen Italien oder Sonntagnachmittag. Und ich hab dir gesagt, dass die Italiener nicht zu unterschätzen sind und dass die wissen, wie man verteidigt und wenn die das clever machen und die haben clevere Verteidiger. Und immer noch einen guten Andrea Pirlo im zentralen Mittelfeld, der trotz seiner 34 oder 35 Jahre die Bälle verteilen kann, dann ist da was drin für Italien. Und er hat ja Italien mit teilweise einer Fünferkette gespielt, ne? Sie haben ja die Außenposition immer sehr rochieren lassen, nach vorne und nach hinten. Sie haben immer sehr, sehr hinten dicht gemacht. Da habe ich mir gedacht, das machen sie nur gegen Spanien, weil Spanien schon ein Sonderstatus ist. Da musst du dir was einfallen lassen. Aber nein, das haben sie das ganze Turnier weitergemacht. Ja, und das hätte ja auch fast funktioniert als erster. Wenn der Chiellini im zweiten Spiel gegen Kroatien nicht unter den Ball durchspringt und der Mandzukic das 1-1 macht, dann geht Italien da als Gruppensieger raus. Bei dem alten Wolfsburger. Ich weiß, Zukic. Ist mein zweiter Lieblingsspieler von dem Turnier. Ich finde, der Bentner und Mandzukic war Wahnsinn. Also ich habe Mandzukic die ganze Saison über in der Liga nicht für so stark empfunden wie in den drei. Mhm. Absolut. Und Marat will trotzdem in Anführungsstrichen loswerden. Ich verstehe es nicht. Er muss irgendwie wahrscheinlich persönlich Arschloch sein oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil so man kann es ja eigentlich nicht verscherbeln oder nicht wollen, dass der den Verein verlässt. Ich verstehe das nicht. Nee. Keine Ahnung. Nee, absolut. Also Riesenstürmer, kopfballstark und technisch stark und weicht auf die Flügel aus, kann im Zentrum spielen. Wie gesagt, Mandzukic und Bentner sind so die Kombination bei uns zwischen Klose und Gomez. So. Ja. Die können Allround-Technik, oder die können, das sind richtige Offensiv-Allrounder davon. Und die können überall. Ich habe heute News reingekriegt. Deswegen ist gerade mein Internet abgekackt, ne? Ja, ich habe gerade ein bisschen verstehe ich dich gerade hin und wieder schlecht, aber das ist ja was. Aber jetzt müsste jetzt wieder gehen, alles, ja? Ja, vielleicht, die News muss es aber auch wert sein. Ja, der FC Barcelona hat wohl, wie es die Marca, berichtet hat, an Subotic und Hummels, dran sein und sollen da auch wohl schon demnächst ein Angebot vorlegen. Ja, aber wahrscheinlich werden sie nur Subotic kriegen, weil Hummels die News hat verlängert. Bis 2019, glaube ich, oder bis 2016. Und hat, glaube ich, eine viel zu hohe Ausstiegsklausel drin. Ja, da kommen wir später auch nochmal zu. Also den werden sie nicht kriegen. Den werden sie nicht kriegen. Wenn dann den Subotic und ja, sie suchen ja Nachfolge für den Carlos Puyol, der ja jetzt die nächsten ein, zwei Jahre auch irgendwann mal nur noch zum Friseur gehen wird. Ja, ist ja auch hier und dort dann mal wieder verletzt, ne? Wie jetzt bei der EM, kann leider nicht mitmachen. Es ist schon ein unfassbarer, ist schon eine Legende, der Carlos Puyol. Heißt der Carles oder wie? Carlos. Carlos? Nicht Carles? Ich glaube. Oh, ich weiß. Man könnte es jetzt wieder googeln. Das musst du doch wissen, du warst doch beim Klassiko. Da redet man doch mit den Leuten. Die schreien. Mit den Spielern. Faszinierend, geh mal in Spanien ins Stadion. Jedes zweite Wort ist erstmal Puta. Die schreien auch ihre eigenen Spieler. PG. Puta. Naja, das leo.org, da könnt ihr das mal Puta mit P-U-T-A. So. Und davor könnt ihr auch Hijo de la Puta mal vorhängen. Das macht dann mehr Sinn, macht auch Spaß dann zu irgendwem. Ja, es gibt ja auch bestimmt irgendwelche Apps. Kumpel. Den habe ich auch immer noch. Als wir zusammen zur Schule gegangen sind, hat er mir auf dem Weg nach Hause immer spanische Schimpfwörter beigebracht. Ich hatte einen Griechen. Du mit Griechen? Aber ich hatte einen griechischen, einen Kumpel, nennen wir ihn Kumpel, der mir das ein oder andere unschöne Wort auf Griechisch beigebracht hat. Auch das werde ich hier nicht erwähnen. Nein. Nein, machen wir nicht. Wir schweifen ein bisschen ab. Gruppe C. Da haben wir den großen Underdog Irland. Gruppe C, wen haben wir noch? Wir haben Spanien jetzt im Endeffekt als Gruppensieger, wir haben Italien als zweiten. Spanien aber schon verdient, oder? Spanien hat einfach ihr Ding durchgezogen. Ich war ein bisschen, was heißt schockiert, aber es hat mich echt gewundert, als der Del Bosque da auf einmal dann seinen einzigsten Stürmer auswechselt noch gegen Kroatien. Ja, was war denn da los? Im Nachhinein hat er alles richtig gemacht. Der Neves Navas macht dann das Tor tatsächlich noch. Aber wie gesagt, ich glaube auch nur, weil Kroatien einfach dann alles nach vorne geworfen hat. Die haben das so gut gespielt, die Kroaten. Ich hoffe und ich glaube, dass auch, dass Frankreich sich da eine Scheibe abschneiden wird. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich war ein bisschen begeistert von dem kroatischen Spiel. Die haben das taktisch sehr clever gemacht und mit der einen oder anderen glücklicheren Situation in der Offensive hätten sie das Ding auch gewinnen können und hätten Spanien rausgekickt. Das wäre natürlich eine Sensation gewesen, wie bei Deutschland in Gruppe B. Ja, das stimmt. Ja. Und dann haben wir natürlich noch die Iren. Die Iren natürlich Moment of the Tournament beim Spiel gegen Spanien. Aufgefallen sind sie nicht großartig, aber die letzten 10 Minuten gegen Spanier, das war schon Gänsehaut-Feeling. Also, als da unglaublich, ne? Die waren wirklich nur da, die Irland-Fans, um zu feiern. Die wollten ja einfach nur ihre Mannschaft begleiten. Die wussten auch, dass es nur 3 Spiele sind und haben die Mordsparty abgefeiert. Die waren realistisch genug, zu sagen, okay, das wird eine tolle, keine Ahnung, 10 Tage, eine Woche, wo sie sich das antun, ja. Und dann fahren sie wieder heim. Und sie haben sich auch gut präsentiert. Jetzt gegen Spanien, da waren sie chancenlos. Da hast du dann doch gemerkt, dass da noch ein Level fehlt. Oder vielleicht auch das 2. oder 3. Level. Ja, aber wie gesagt, das war ja zu erwarten. Ja, wir waren gar keinen, ne? Die waren ja auch nicht traurig, dann wo sie ausgeschieden sind. Das war ja klar, die wollten einfach nur ein bisschen feiern. War halt ein Kackland zum Feiern. Aber vielleicht ist es ja schöner, wenn man da ist. Sie haben gezeigt, was sie konnten. Ich meine, sie sind, glaube ich, nur Zweiter geworden. Sie sind nur Zweiter geworden in der Quali-Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr hinter wem und haben sich in der Qualifikation, in der Relegation dann gegen Lettland oder so durchgesetzt oder gegen Lettland oder Estland oder irgend so was. Da haben sie auch wirklich noch das Freilos gezogen, ne? Eben. Wenn die egal welchen das anderen Gegner. Es gab ja auch den Battle Serbien gegen Portugal. Wenn sie gegen Serbien rangekommen wären, dann würde jetzt Serbien bei dem Turnier dabei gewesen und nicht Irland mit Sicherheit. Also das waren wirklich die von den 8 Mannschaften, die in der Relegation waren die beiden schlechtesten Mannschaften, sind gegeneinander angetreten. Ja. Gut, Gruppe C sind wir, glaube ich, durch. D haben wir ja vorhin schon angesprochen. Eben. Ukraine als, ich nenne es mal, heimliche Außenseiter der Gruppe, wobei ich sagen muss, das Einzige, was da im Endeffekt für die Ukraine gesprochen hat, war der Heimvorteil. Und das ist halt, du musst halt doch auch ein bisschen Fußball spielen können und brauchst doch vielleicht den einen oder anderen guten Mann und einen guten Trainer, um dann in so einem Turnier zu bestehen, vor allem wenn du dann noch gegen England und Frankreich antreten musst. Wobei man sagen muss, da hat sich auch keiner mit rumbekleckert bei denen. Also ich bin sehr enttäuscht von den Franzosen. Ich habe gedacht, dass da deutlich, deutlich mehr geht. Das dachte ich auch. Sind für mich heimlicher Titelkandidat gewesen, aber jetzt irgendwie nicht mehr so. Ich sag immer noch, dass sie Spanien raushauen am Samstag. Ich glaube es immer noch. Wie gesagt, die werden sich eine Scheibe abschneiden von der Kroatien-Taktik, hoffe ich. Und dann vorne hast du halt mit dem Nasri, mit Ribéry und mit dem Benzema, die brauchen halt einen guten Tag. Und, die Spanier stehen defensiv nicht so gut. Wie gesagt, der Puyol, der fällt aus und der Sergio Ramos in der Innenverteidigung mit dem Piqué, die können sich mal erstens nicht riechen. Die können sich ums Verrecken nicht riechen. Also da können wir bei uns mit unserem Dortmund-Münchner Gespann viel besser mitleben, ne? Deutlich. Aber die können sich einfach nicht riechen. Aber das sind doch bei uns alles sympathische Jungs, oder? Das meine ich jetzt ernst. Ich glaube, die mögen sich wirklich alle. Ja, mit Ausnahme von vielleicht dem einen oder anderen, ich nenne jetzt mal Toni Kroos. Was da los war, aber da kommen wir später zu. Der ein bisschen angeeckt hat, ja, das machen wir dann. Vielleicht fehlt es da einfach ein bisschen, ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, ich glaube, wenn die Franzosen einen guten Tag haben und ich glaube, dass Laurent Blanc, der Trainer von Frankreich, da ja früher selber Verteidiger war in der französischen Nationalmannschaft, dass der schon weiß, wie er gegen diese Jungs spielen muss defensiv. Und wenn sie das umsetzen können, was Laurent Blanc will, und die Jungs vorne mal das machen, wofür sie bezahlt werden, dann wird Frankreich Spanien aus dem Turnier werfen. Absolut. Ich sag's mal noch. Da muss aber wirklich alles sitzen. Ja, natürlich. Mein Tipp war ja eigentlich, wie gesagt, dass Frankreich die Gruppe gewinnt und Spanien hinter Italien landet, jetzt ist es andersrum. Ist mir lieber. Das andere Viertelfinale, da kommen wir danach auch noch drauf. Das will dann, glaube ich, auch keiner sehen. Aber was ist denn da mit dem Mann mit den Haaren? bloß los gewesen. Wayne Rooney, nach seiner Sperre wieder da. Und er köpft natürlich. Er köpft natürlich das 1-0 mit seiner neuen Frisur. Kann man eigentlich Frisur nennen? Boah, ich weiß es gar nicht. Was ist denn das? Haben sie ihm da Arschhaare draufgetackert oder was ist das? Irgendeiner muss zu ihm gesagt haben, hey, das sieht gut aus. Und der glaubt's halt. Vielleicht hat es ihm auch die 40-jährige Prostituierte, bei der er vor ein paar Jahren war, gesagt, hey, wen, so sah mein Mann früher auch aus. So, das sieht gut aus. Oder mache ich das Schätzelein? Hey, dann sieht doch lieber aus wie so ein Bar-Brawler, weißt du, der mal einen Tisch, immer einen Stuhl über den Kopf gezogen bekommt, aber nicht wie jetzt so eine komische, skurrile Figur da. Nee. Ich weiß nicht, er wird an Ronaldo von 2002 wird er nicht rankommen, wenn es um die schönsten Frisuren bei den immer noch geht. Modisch absolute Weltklasse. Ja, das magische Dreieck. Das magische Dreieck hat er auf seinem Kopf gehabt. Ja, Stuttgart hat 3 Spieler dafür gebraucht damals. Ronaldo hat es alleine gemacht. Ja. Hat aber auch genau so viel gewogen wie die 3. Jetzt mittlerweile, glaube ich, sogar wie die ganze VfB-Startelf. Obwohl ich ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe, keine Ahnung, aber es kursieren ja Gerüchte, dass sein Kinn mittlerweile bis zum Hodensack runtergeht. Keine Ahnung. Aber wir schweifen ab. Wir haben sie durch, glaube ich, alle, ne? Sind wir's durch, ja, Ukraine, wie gesagt, Außenseiterchance und auch Kackgruppe, echt, war klar, wer sich durchsetzt und mit Rum haben sie sich nicht bekleckert, das macht die ganze Geschichte. Mit Rum haben sie sich vielleicht bekleckert. Das mach nur ich. Ach, das machst du. Das mach nur ich. Okay, ja. Wir haben sie durch, die Gruppenphase. So sieht's aus. Ja, wir nehmen, was ist denn heute eigentlich für ein Datum? 21.06. Und gleich wird das erste Viertelfinale angepfiffen. Portugal gegen die Tschechen. Wer war es nochmal? Tschechien. Ohne Rosický. Ohne Rosický. Pah, das wird was für Portugal, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Also das mit dem Rosický ist wie Pirlo für Italien, wenn der fehlt. Es ist ein scheiß wichtiger Mann. Ich meine, ich muss sagen, ich bin sehr überrascht von dem einen oder anderen Tschechen, dem Jiracek und auch dem Pilar, der jetzt nach Wolfsburg geht. Da haben sie, glaube ich, einen ganz guten Mann mit dem Pilar. Ich hoffe, dass der Macker das echt nicht versaut mit dem. Aber das. Ich hoffe das schon, ich mag Wolfsburg nicht. Ja, mögen muss man sie nicht, nö. Klar, ich meine, ich würde sie auch nicht mögen, wenn sie mir vor 3 Jahren den Meistertitel weg. Und vor allen Dingen haben sie an diesem Tage heute unseren Innenverteidiger von Hannover 96 weggenommen. Emanuel Pogatetz wechselt für 2 Millionen zum VfL Wolfsburg. Ja, aber ja, und das auch nur, weil Nürnberg nicht mehr zahlen konnte, weil eigentlich wollte die Nürnberg ja verpflichten. Echt? Ja, aber aufgrund dessen, weil Wolfsburg halt eingestiegen ist, Nürnberg hätte, glaube ich, nur 1,5 oder knapp 1 Million zahlen können oder wollen. Und hätte dann angemacht. Da hat halt Magath irgendwie eine Skulptur verkauft in seinem Haus und hat dann den Pogatetz schnell verpflichtet. Ja. Der gute Junge. Ja, ist ein guter. Aber wir haben auch direkt am selben Tag noch den Ersatz gekauft. Von Lüttich, glaube ich, irgendwie dann einen, gell? Lüttich, Philippe? Sowas? Auch für 2 Millionen und es war ja meiner Meinung nach gar kein Handlungsbedarf in der Innenverteidigung bei uns. Mhm. Ich weiß nicht. Den Eggimann noch als Backup. Ja, aber nur mehr als Backup ist da auch nicht drin. Also den kannst du echt. Nee, ich sag nur als Backup. Ist wie Van Beuten bei Bayern, das ist halt auch für den Arsch. Ja. Nee, aber kleine Randnotiz, Pogatetz jetzt bei Wolfsburg und ich sag ganz klar, dass Portugal relativ souverän heute das Spiel gewinnt. Ich lese jetzt auf den ganzen Sportseiten im Internet, dass es immer nur das eine Thema gibt. Was für ein Ronaldo sehen wir. Ja, ist auf Ronaldos Schultern. Jetzt tu es aber endlich, Ronaldo. Jetzt ist Ronaldos Stunde geschlagen. Jetzt kommt auch der EMWM-Durchbruch. Boah. Blödes Arschloch. Ich kann, also Ronaldo war für mich der unsympathischste Mann in der ganzen Vorrunde. Noch unsympathischer, wie keine Ahnung, wie der Minister von Italien. Tilo Sarrazin, ja. Kennst du das Interview? Da wurde Cristiano Ronaldo gefragt, was würden Sie machen, wenn Sie kein Fußballprofi geworden wären? Na, kenne ich. Ich weiß zwar nicht, was er gesagt hat, aber ich glaube, ja, erzähl. Er hat gesagt, dann wäre ich Superman geworden. Ja, ich meine, er mal so stehen lassen. Ey, als ich vor 2 Jahren in Madrid war und wir bei einem Spiel waren und durch Madrid gelaufen sind. Ich meine, der wird da wie ein Gott behandelt, der wird da wie ein Superheld behandelt, in jeder U-Bahn, überall. Der verdient ja nicht nur sein Geld über Madrid, der verdient ja auch wahnsinnig viel über Nike. Überall hängen riesige Werbeplakate mit ihm in allen möglichen Posen. Ich meine, wenn man muss ja ehrlich sein, er ist ja kein hässlicher Typ. Und wenn ich so aussehen würde, so spielen könnte und überall im Endeffekt wie ein Gott behandelt werden würde, würdest du es auch machen? Würde ich genau das Gleiche denken. Würde ich, man weiß ja nicht, man kann das ja auch ein bisschen mit Humor sehen. Ich meine, das hätte auch ein Stefan Effenberg früher sagen können oder ein Oli Kahn auf die Frage. Also, ja, ich kann einfach, für mich ist, der kann sein, für mich ist ein beschissener Egoist. Ja. Ey, das ist halt so ein Typ, so er guckt sich um in seiner Mannschaft und denkt sich, Alter, oh Mann, ey. Wenn ich wieder nach Madrid oder so, oder oh, diese ganzen Kackbratzen, hast du vielleicht mal so ein Contrao oder was weiß ich da. Und dann macht er es auch oft alleine. Er hat es auch, das waren auch die einzig gefährlichen, großartigen Situationen von Portugal jetzt beim letzten Spiel in der Gruppenphase. Er hat ja dann auch das Tor gemacht schlussendlich. Aber mal ohne Scheiß, der hat 13 Mal aufs Tor geschossen in dem Spiel. So viel hat man, es gab noch nie einen Spieler bei einer EM, der so oft auf ein Tor geschossen hat in einem Spiel wie Ronaldo. Der schießt 13 Mal aufs Tor und schafft im Endeffekt dann nachher nur 2 Tore. Also da, und ganz ehrlich, gegen die Mannschaft, da war es genauso wie bei Deutschland gegen Holland. Wenn das Ding nachher 6-1 ausgeht, dann können sich die Holländer nicht beschweren, so wie die lethargisch dann defensiv gestanden sind. Da muss man eigentlich dem Ronaldo nur einen Vorwurf machen, dass das Ding nicht schon viel früher entschieden geworden wäre von ihm. Also ich fand es nicht gut. Der macht zwar eine 2 Tore, aber wenn ich 6 oder 7 machen kann, jetzt mal ohne Witz, da geht doch nicht. Hey, da sagst du natürlich was. Das ist also und dann in dem Spiel, warum ich darauf anspiele, dass er ein Arsch ist. In dem Spiel gegen Dänemark steht's, glaube ich, beim Stande von 2-1 und beim Stande von 2-2 während dem Spiel hat er 2 Riesenchancen und versemmelt sie. Und dann kommt dieser Varela und macht 1 Minute vor Abpfiff das 3-2 und ganz Portugal steht und feiert und jubelt. Und Ronaldo legt sich ja schon mal hin und tut so, wie wenn er es gar nicht mitbekommen hätte. Ja. Und dann 3 Tage später oder 4 Tage später bei dem Spiel gegen Holland, wo er dann 2 von seinen 24 Chancen in dem Spiel nutzt, wo er aufs leere Tor schießt, mehr oder weniger, da feiert er sich dann wieder, hält, da wartet er dann, da läuft er zur Eckfahne und schmeißt sich auf die Knie, dreht sich um und wartet so, auf, kommt her, feiert mich. Ha, leck mich doch, der ist doch von Arsch, echt. Also ich kann, wie gesagt, ich kann verstehen, dass das so arrogant ist, aber ich kann halt damit nicht leben. Ja. Kann ich nicht reden. Also. Man muss aber auch sagen, wenn der gute Cristiano Ronaldo diesen Podcast hört, dann wird er auf deine Meinung, glaube ich, auch den ein oder anderen Kackhaufen setzen. Richtig. Und badet sich wieder in seinen, was kriegt er? 11,5 Millionen im Jahr? Ich weiß gar nicht. Der kriegt. Tobi, nur von Madrid. Der, ich schwör's dir, der kriegt tagtäglich, jede Woche kriegt er da irgendwelche Hasssachen, dass er so arrogant ist und so. Und er denkt sich nur, ey, ist mir so schwanzegal. Ich habe die geilsten Frauen so. Ich habe alle Autos. Er hat bestimmt alle Autos, die es gibt auf der Welt. Ja. Und das sei ihm alles gegönnt. Das ist alles gar nicht Faktum, aber er ist kein Vorbild, kann man sagen. Deswegen ne? wird er auch nie an Messi vorbeikommen. Messi ist zwar auch, glaube ich, mittlerweile ein bisschen ein arroganter Arsch geworden. Ja, er ist böse geworden, ne? So ja, aber. Anderthalb Jahren. Ja gut, ich meine, der kriegt halt echt auch nur dermaßen auf die Socken, dass du da ein bisschen angepisst bist, das kann ich verstehen. Aber er wird halt, er ist im Endeffekt dann doch mehr Mannschaftsspieler und Ronaldo bei Barcelona würde zum Beispiel nicht funktionieren. Genauso wie Ibrahimovic damals bei Barcelona genau. ein Jahr funktioniert hat und im zweiten hat er sich verkackt mit dem Guardiola. Genauso wäre das wäre genau das Gleiche. Und nicht umsonst, der passt da schon hin zu Madrid, zu diesem ganzen, zum weißen Ballett. Ja. Da kann er ruhig bleiben. Sind zwar Meister geworden dieses Jahr. Aber, naja. Ist egal. Ronaldo. Ist mir eigentlich auch wurscht. Scheiße. Ist mir eigentlich auch wurscht, ne? Deswegen hoffe ich auf Tschechien heute, wollte ich noch sagen. Das war eigentlich so meine Anfangsidee. Und mein Tipp wäre auch Tschechien gewesen, aber jetzt ohne Rosicki wird's schon schwer. Ja. Das zweite Spiel findet dann am Freitag statt, den 22.06.2012. Deutschland gegen Hellas. Ja, Schnaps machen können sie, verteidigen können sie. Und wenn sie nicht der gute Gekas machen, oder wie? Ja, ja, ja gut, ich meine, ihr bester Mann Karagounis ist ja gesperrt. Genau. Obwohl auch ohne mit Karagounis und mit Karisteas und mit Rehhagel im Sturm, egal, da darf morgen definitiv nichts anbrennen. Und die Deutschen wissen es auch ganz genau, aber was sollen sie machen? Die können ja nicht sagen, wir hauen sie weg. Sie müssen ja ihren Gegner ein bisschen stark reden. Das wird so ein Spiel wie gegen Israel, nur schwerer, weißt du? Da stehen die alten Tzataki-Tänzer um den 5-Meter-Raum, möchte ich fast schon sagen, und mauern sich da ein und vorne läuft dann halt dieser Gekas rum. Das ist schon nicht so angenehm, gegen so eine Mannschaft zu spielen, weißt du? Ey, die wollen ja echt du weißt schon, was ich meine. Ich weiß, du meinst, ja. Zerstörer, Fußball spielen, ne? Das macht erstens mal nicht Spaß zuzugucken und ja, da den richtigen Schlüssel zu finden, ist auch so eine Frage. Was würdest du denn sagen? Lieber Klose, den spielenden Stürmer oder die Wuchtbrumme, Mario Gomez vorne? Ja, ich, wie soll ich sagen? Ende vom Lied, ich würde auf jeden Fall den Gomez spielen lassen. Ja. Ich würde mir das aber dann maximal eine Stunde oder so anschauen, und wenn es nichts bringt, dann würde ich, also wenn es noch 0-0 steht oder man liegt vielleicht gerade da hinten, dann würde ich nicht Gomez gegen Klose tauschen, sondern dann muss er einfach einen zweiten Stürmer vorne bringen. Dann muss er es halt mit beiden probieren und einen von den Sechsern opfern. Dann muss er halt, so schlimm wie es ist oder wäre, dann muss er den Khedira oder den Schweinsteiger rausnehmen. Und dann, also meiner Meinung nach, muss dann der Schweinsteiger raus, weil Khedira spielt für mich ein Bombenturnier. Für mich ist ja Khedira einer der Männer der EM. Definitiv. Also ich habe ja das Vergnügen, in der Nähe von Stuttgart zu wohnen, und habe ihn damals oft sehen können im Stadion, wo er noch beim VfB gespielt hat. Und der war damals schon stark im Spiel. Der war damals schon richtig stark. Aber was der jetzt, was der jetzt zugelegt hat in den letzten 2 Jahren, wo er in Madrid war, Wahnsinn. Also da kann ich nur zustimmen. Wenn sie einen rausnehmen müssen, dann müssen sie einen Schweinsteiger rausnehmen. Oder wenn Özil... Das wäre eine öffentliche Hinrichtung. Ja, deswegen wäre vielleicht nur die Möglichkeit, dann ein Özil oder so, wenn er wieder so lethargisch spielt, oder was ist lethargisch? Spielt aber auch ein Spuchtelball, ne? Aber was ist denn da los, wenn ich dann schon in diese Glubschaugen gucke und dann, oh Gott. Ja, aber hat Özil nicht schon immer so gespielt? Jetzt mal ohne Witz. Ist es nicht einfach dieses lethargische, ist es nicht seine Art? Der war das ist seine Art und Weise, das ist auch seine Körpersprache, dieses etwas weinerliche. Genau, jetzt, genau. Die ganzen Madrid-Spiele, die ich mir angeguckt habe, da strahlt er schon was anderes aus. So. Er strahlt da schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein aus. Und das sehe ich gar nicht. Er ist als der Mann von Deutschland gekommen zu dieser EM. Er wurde gehandelt als der Spieler des Turniers. Mourinho hat vor dem Turnier gesagt, dass Mesut Özil der beste Zehner der Welt ist. Und ich glaube, das haut dann so ein bisschen aufs Köpfchen von dem guten Mesut. Das wollte ich gerade sagen. Wenn er in Madrid spielt, dann hat er halt immer noch einen Ronaldo vor sich. Eben. Weißt du? Und in der Saison, jetzt in der abgelaufenen Saison in Madrid, da war es auch nicht immer so gut. Er hat zwar viele Tore vorbereitet, aber sie haben ständig immer wieder gesagt, wenn der Kaká wieder hundertprozentig fit ist, dann wird es ganz schwer für den Özil. Und es war ja dann auch eine Zeit lang der Fall, dass Özil nicht gespielt hat oder eingewechselt wurde oder früh ausgewechselt wurde. Er hat sich dann aber durchgesetzt, ne? Ja, weil Kaká dann einfach auch nicht mehr die Power hat. Kaká ist mittlerweile einer, wird er gerade mit Milan in Verbindung gebracht. Mit Milan wieder zurück oder ganz weg. Ja, das würde da zu seinen Altern, da kann er wieder gehen. Italienischer Fußball, das wäre, glaube ich, eher sein Ding. Der hat einfach nicht mehr die Frische. Dieser Schrittfußball, ne? Ein paar, Flanken aus dem Halbfeld geben, das kann er bestimmt noch ganz gut. Vielleicht ist er auch ein Mann für Nürnberg. Kann man ja mal ausleihen. Also wir haben ja den Asiaten Chio Takei verpflichtet, von dem ich nichts weiß, aber mir so viele hoffen wie von, wie heißt der, Daihatsu von Dortmund. Nicht Daihatsu, der jetzt nach Manchester geht. Kagawa. Hannover hat auch einen Japaner. Es ist boomt, oder? Japan boomt in der Bundesliga. Hannover hat eine japanische Abwehrkante gekauft. Eine Kante? Es gibt eine asiatische Kante? Den einen haben wir. Wir haben ihn gekriegt und wir verkaufen jetzt bestimmt ein paar hunderttausend T-Shirts in Hannover, in Japan. Und und nächstes Jahr könnt ihr euch dann KK leisten. Nur von den T-Shirts. Gescheitert ist beim Menü, kaufen wir für 1,2 Millionen. Nee, aber das ist auch so eine Sache, ne? Da muss man wirklich irgendwie wirtschaftlich denken. Ich meine, ey, du kannst mir nicht sagen, dass man, man konnte nicht wissen, dass so ein Kagawa so einschlägt. Ja, du kaufst sie für 500 Euro und verkaufst sie dann für 15 Millionen. Ja, das kannst du nicht wissen. Und du holst so einen Spieler, um da irgendwie den japanischen Markt irgendwie ein bisschen anzuzapfen. Das ist ja ganz klar. Nicht ohne Grund macht ja Madrid, Barcelona, FC Bayern München und Co. Die machen ja eine Asientour, eine richtige, ne? Ja, nicht nur das. Ich meine, das hat ja schon vor Jahren in England angefangen. Ich meine, hast du mal den Spielplan von England angeschaut in der Premier League, wann die spielen? Die spielen urzeitmäßig. Die fangen, glaube ich, am Samstagmorgen um 4 Uhr oder so fangen sie an und spielen den ganzen Tag durch, damit sie in Asien die Spiele live anschauen können. Und da kriegen die wahnsinnig viel Kohle. Das hat vor Jahren hat er schon angefangen. Deswegen haben die Kohle. Weil die vom asiatischen Markt, die waren die Ersten, die da zugeschlagen haben. Die richten ihre Spiele zum Teil nach asiatischer Uhrzeit und cashen dafür ein, dass knallt. Okay. Da spielt, keine Ahnung, mittags um 12 spielt der Arsenal gegen Liverpool, damit sie es in Tokio abends um 8 in der Sportsbar anschauen können. Okay. Also, ja, das machen sie und deswegen haben sie die Kohle. Ist ja verständlich, definitiv. Ich meine, ist aber auch verständlich, dass man da jetzt auch mit aufspringen will, ne? Ja. Was habt ihr da für einen? Was spielt der? Kiyotake heißt er. Der gute Mann, das weißt du nicht? Den hat Bayern ausgeliehen. Letztes Jahr. Den hat Bayern ausgeliehen von irgendeinem japanischen Club. Kiyotake, den hat Bayern, ich glaube, der hat sogar noch in der zweiten Mannschaft gespielt, wenn er überhaupt gespielt hat. Und den hat Bayern ein Jahr ausgeliehen und hatte eine Kaufoption, hat sie dann halt nicht gezogen, verständlicherweise. Und dann hat Nürnberg sich gedacht, hey, warum nicht, wir probieren das einfach. Alle machen das. Ich dachte, ihr kriegt Osami. Aber auch das soll erst Thema werden in den nächsten Monaten. Ja. Wenn wir uns dann mehr mit der Bundesliga beschäftigen. Haben wir genug über Deutschland gegen die Griechen geredet? Klare Sache. Ganz klar, dass Deutschland, wenn sie das nicht gewinnen, ist ein Skandal. Dann können sie nach Usedom gehen und müssen sie die Bühne mit Oli Kahn abbauen. Ja. Ja. Und sich danach versenken in der Ostsee. Ja, wirklich. Also die Griechen müssten literweise Uso in die Wasserflaschen der Deutschen füllen, dass das schief geht. Ja, absolut. Also aber bei so einem Özil, da würde so eine Flasche Uso, glaube ich, ganz gut tun. Ins Auge. Zwei Flaschen direkt ins Auge. Also mit offener Öffnung, nicht mit der Kante, sondern, weißt du, was ich meine? Ja. Okay. Aber nee, du sagst auch, Deutschland macht das Ding, ne? Ja. Kein Zweifel. Ich glaube, es wird auch relativ hoch. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie... Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ähnlich wird wie gegen Schweden 2006. Also wenn sie von Anfang an wach sind, sie brauchen halt ein frühes Tor. Das ist halt schon mal das A und so. Die schlägt wieder zu. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, von mir kann auch Gomez zwei Kisten machen. Das ist mir eigentlich wurscht. Oder Müller. Ich werde den Müller fast lieber, dass der sich dadurch, dass er sich jetzt, der arbeitet sich gerade so richtig schön in das Turnier rein, dass er sich belohnt, dass er dann fürs Halbfinale dann vollends heiß ist. Mir ist egal, von mir ist Özil wäre genauso wichtig. Ich meine, Gomez hat Selbstvertrauen, Podolski normalerweise auch durch sein Tor. Aber im Endeffekt ist es wurscht, wer die Buden macht. Aber es muss ein frühes Tor fallen. Ja. Und dann muss sich der Ball öffnen. Obwohl ich glaube nicht mal, dass wenn wir ein frühes Tor machen, dass sich Griechenland groß öffnen wird. Werden sie nicht, genauso wenig wie die Dänen. Ich habe es nicht verstanden. Im letzten Spiel, ich meine, auf der einen Seite war mir Gott froh, dass sie nichts mehr gemacht haben, aber da spiele ich für Dänemark, liegt 12 Minuten vor Schluss 2-1 hinten und weiß, scheiße, ich habe nur noch 12 Minuten, was machen wir? Wir stellen uns hinten rein. Ja. Was war das für eine Taktik? Die müssen dann alles nach vorne schmeißen, alles. Wenn sie 3-4-5-1 nachher verlieren, dann ist halt so, ist wurscht, aber du kannst sie doch nicht beim Stand von 2-1, 10 Minuten vor Schluss hinten reinstellen, wenn du weißt, du fliegst raus, wenn es dabei bleibt. Habe ich nicht verstanden. Ja. Und dafür sind sie dann auch zu Recht rausgeflogen. Ja, absolut. Also, wie gesagt, und die Griechen werden es wahrscheinlich genauso machen, selbst mit dem frühen Tor. Deswegen, aber kein Thema. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das Ding muss morgen Abend müssen deutsche Fahnen durch Deutschland in Autos vom Winde verweht werden. Ja, absolut. Das dritte Viertelfinale. Man könnte das Viertel fast weglassen. Es ist ein Finalmatch. Also das ist, so könntest du auch ein Finale spielen, ne? Spanien gegen Frankreich. Alte Scheiße. Wäre da nicht die Vorrunde gewesen? Würde ich dir da absolut zustimmen. Aber ja. Das kann ein Riesenspiel werden. Das wird ein Riesenspiel. Aber die Franzosen müssen halt mitspielen. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich nicht mehr so der Freund von diesem Tiki-Taka-Fußball der Spanier, weil es halt auch langweilig ist. Also das ist zwar schön anzuschauen, wie die den Ball laufen lassen. Das macht dem Fußballbeobachter so gesehen schon Spaß. Aber wenn du halt überhaupt nicht nach vorne spielst und überhaupt gar nicht den Anlass machst, ein Tor schießen zu wollen, und dann trotzdem 80% Ballbesitz hast, da kann der Iniesta noch einen Haken und noch einen Haken und noch einen Haken schlagen, aber wenn ich halt kein Tor schieße. Ja, da fehlt dann auch das Mittel B fehlt dann, ne? Wenn die Spanier mit ihrem Tiki-Taki-Fußball die Oberhand gewinnen, dann wissen sie aber auch nicht weiter. Dann haben sie da vielleicht noch den Torres, der haut sich da volles Brett rein, aber da fehlt dann an einem Plan B. Und den haben wir Deutschen aufgrund unserer unfassbar starken Ersatzbank, finde ich, schon immer noch parat. Ja, man muss sich mal überlegen, was wir noch haben auf der Bank mit Reus, der noch nicht gespielt hat, mit Schürrle, der angedeutet hat, was er drauf hat, mit einem Götze, wenn er fit ist, was da noch kommen kann und könnte, einem Kroos, den der noch in der Hintern hat. Also das hat die Spanier haben und hast halt im Sturm definitiv vorne mit Klose, mit Gomez und mit Podolski hast du halt drei auch dermaßen torgefährliche Jungs, die Spanien halt nicht hat. Und die haben natürlich dann aber auch noch sowas Dekadentes auf der Bank sitzen wie Javier Martinez, da kommen wir später auch noch zu. Das musst du auch erstmal machen. Eines der Talente des Weltfußballs im Moment haben die auf der Bank. Der wird dann mal kurz in der 70. eingewechselt. Ja, natürlich, aber man muss ihn halt einwechseln. Ist natürlich auch kein Gamechanger, der Typ, ne? Er ist zwar torgefährlich und er ist sehr flexibel, aber es ist dann halt auch kein Götze oder Reus. Wird sich zeigen. Ich hab noch nicht viel gesehen von Javier Martinez. Ich habe mir nur ein paar YouTube-Videos mal angeguckt, aufgrund dessen, weil es jetzt sehr, sehr konkret wird beim FC Bayern. Da kannst du ja auch Tomasz Peckert eingeben. Der hat bei Sparta Prag vor 2 Jahren auch Riesenkisten gemacht und ist nach Nürnberg gekommen und hat erstmal, musste man ihm zeigen, wo links und wo rechts ist. Also YouTube-Videos sind für den Arsch. Ja, aber was willst du machen? Da kann ich mir auch Kahn-Ausraster anschauen. Da gibt's auch Dutzende Videos bei YouTube. Und danach habe ich den Eindruck, der hat sie nicht mehr alle. Der hat doch nichts drauf. Weißt du? Ja, da hast du natürlich recht. Aber also, die Spanier haben ein ähnliches Problem wie wir Deutsche. Sie haben da mit Torres, der er ist für mich nicht mehr der Torres, wie er 2008 war. Seitdem er bei Chelsea ist. Seitdem er für 100 Milliarden Euro zu Chelsea gewechselt ist, ist rum. Da war das dann alles zu viel für ihn. Es war ein bisschen zu viel Druck und diese ganzen Sachen. Er ist für mich nicht mehr diese Ikone, dieser Weltklasse-Stürmer. Dann haben sie dann noch einen Alvaro Negredo. Oberer Durchschnitt. Und natürlich Fernando Llorente, der spielt bei Villarreal. Ne? Spielt er nicht bei den Submarinos, ich glaube schon. Das ist ein guter, aber das ist auch nur ein guter. Dann machen wir es doch lieber wie wir Deutschen. Ja, dann nehmen wir doch gar keinen anderen Schimmer mit, wenn wir keine haben, ja. Also, da sehe ich auch eine Schwachstelle bei den Deutschen. Da kommt irgendwie auch nichts nach. Und ich habe mir da schon mal was mit einem Kumpel überlegt. Wer kommt denn da noch, welcher Stürmer? Das jetzt ist nicht kein. Nach dem Turnier oder jetzt bei dem Turnier? Wer kommt danach? Wer drängt sich auf, den alten Klose rauszuschubsen und dem Gomez Druck zu machen? Da wüsste ich jetzt keinen. Ja, es gäbe schon vielleicht den einen oder anderen. Ja, sag mal, dann hau mal raus. Julian Schieber hätte das Potenzial, wenn er fit ist, fit bleibt und gefördert wird. Jetzt mit seinem Wechsel nach Dortmund muss er sich halt anstrengen. Vielleicht kommt dann Lewandowski vorbei. Und da ist der hat's drauf. Wäre jetzt nur um einen zu nennen. Wäre mir auch nicht sicher, dass wir den guten Lewandowski nicht mit einem Bayern-Logo nächste Saison sehen. Ich glaube, da ist die letzte Messe noch nicht gelesen. Wenn ich an Lewandowski denke, dann kriege ich schon wieder einen Hass auf diesen ganzen dieses ganze Business, wie das sich eigentlich gewandelt hat. Ich meine, der Junge ist eigentlich scheiß glücklich in Dortmund. Der hat alles, was er jetzt will. Der kam vor 2 Jahren, kam er da nach Dortmund, kam in der ersten Saison nicht vorbei an dem Barrios, hat sich jetzt aber in der Saison in einen Rausch gespielt. Hat eine überragende Saison gespielt, ohne Frage. Hat ein wahnsinnig gutes Team um sich rum, hat einen wahnsinnig tollen Trainer, ein tolles Stadion, tolle Fans, hat alles. Und dann hat er aber so ein Arschloch als Berater, der unbedingt die, keine Ahnung, 2 Millionen einschieben will, weil er 10% kriegt von der Ablösesumme, wenn er den Verein wechselt. Das funktioniert doch nicht. Das ist halt leider in dem ganzen Business so. Ja, ich begrüße den Transfer, sollte er glücken, überhaupt nicht. Wir haben einen Stürmer mit Mario Gomez, der meiner Meinung nach klar besser ist. Das sagen alle Zahlen, ja. Vielleicht hat er in irgendwelchen Nischen Werten, weiß nicht, er hat mit Sicherheit dreimal so viel Kilometer gelaufen wie Gomez, aber er ist der 1:1 Typ wie der Mario Gomez und den brauchen wir absolut nicht. Dann lieber so ein Pizarro, ein spielender Stürmer, dass du dann auch mal mit zwei Spitzen spielen kannst, aber nee, so ein Lewandowski brauche ich jetzt beim FC Bayern gar nicht. Ich finde den Typen auch so ein bisschen schwuchtelig, wie fast alle von Dortmund. Kommen wir später auch nochmal zum Sitz. Ja, tut mir leid. Ich nicht, weil sie Meister geworden sind. Ich finde den Kloppo super und ich liebe den Keeper. Den wie heißt er? Weidenfeller. Der Weidenfeller, das ist so eine coole Type. Ich habe nichts dagegen, dass sie meine Bayern irgendwie die ganze Zeit schlagen. Das ist, hey, es kommen auch andere Zeiten, aber das sind alles so komische Spiele bei Dortmund. Hast du eigentlich gewusst, dass Weidenfeller den gleichen Englischlehrer hatte wie Papadopoulos von Schalke? Wieso? Ja, ich meine, jeder kennt ja das legendäre Interview mit Roman Weidenfeller nach seinem Turnier. Ja, Papadopoulos hat nicht ganz so seine Englischkenntnisse sprechen lassen, aber er wurde gefragt nach dem letzten Spiel, wo sie jetzt weitergekommen sind, wie es denn jetzt weitergeht. Ich weiß nicht, er wurde in Englisch wurde er gefragt und er hat dann geantwortet, we go weiter in the Turnier. Ja, natürlich. Wobei, da muss man natürlich sagen, der gute Papadopoulos ist der Schalker, ne? Genau. Der sieht aber auch schon höchst intelligent aus. Also da erwartet man gar nicht, dass der gar keine Fremdsprache spricht. Was muss das aber für ein Englischlehrer sein, der an Schalke und Dortmund gleichzeitig unterrichten darf? Also ist da gar keine mehr so große Rivalität? Das ist, glaube ich, auch so ein SM-Spiel. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Fetisch. Ja, vielleicht. Ne? Naja. Wir schweifen nur ein bisschen ab. Also, was sagt man da? Ich sag Spanien. Ich bleib bei Frankreich. Na gut, dann kommen wir zum letzten Viertelfinale. Auch ein Kracher? Oder kann man sagen, vielleicht noch das interessantere Spiel? Vom Namen her ist es definitiv interessant, aber ich glaube, dass das Spiel kacke wird. Weil Italiener mitspielen. Und die Engländer. Ich meine, wer soll da das Spiel machen? Wer soll da was fürs Spiel tun? Ich bin auch maßlos enttäuscht von den Engländern. Von den Boys, wie sie sagen, ne? Ja, ich meine, die haben natürlich schon viel Verletzungspech. Ja, okay. Gehabt jetzt, aber trotzdem, also es war keine berauschende. Gegen wen haben sie denn gespielt? Das war das erste Spiel gegen Frankreich. Das war so ein Kack 1-1, wo ich fast eingeschlafen bin dabei. Das zweite war das gute Spiel gegen Schweden, weil halt beide mit offenem Visier gespielt haben. Aber auch erst in der zweiten Halbzeit. Und dann das dritte. Ich meine, dass Schweden der verdientere Sieger gewesen wäre. Wäre, ja. Aber, naja. Und im dritten Spiel gegen die Ukraine, die haben sich von einem zweitklassigen Team haben die sich unter Druck setzen lassen. Das darf ja als englische Mannschaft nicht passieren. Auch im Boot nehmen lassen. Also, und ging auch nicht. Und dann haben sie, wie gesagt, das Glück noch gehabt durch das Tor von Scheiß, die Wand, dann weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Was hätte er eigentlich erzählen sollen, wobei ich glaube, selbst wenn das Tor gezählt hätte und das Ding wäre 1-1 gestanden, dann hätte die Ukraine trotzdem kein Tor mehr gemacht. Verschlucke ich mich schon. Nee, habe ich auch nicht. Aber ich sage hier in dem Spiel ganz klar, dass Italien weiterkommt. Italien macht das. Ich glaube es auch. Also wenn, ja. Ne? Ja, Ich mag Balotelli. Ich bin so ein Balotelli-Fan. Enfant terrible. Ich stehe auf so Typen. So Leute braucht man. Ich will sie nicht, vom optischen her ein super. Ja. Ich will sie nicht in meinem Team haben, aber ich will sie bei so einem Turnier dabei haben. Absolut. Klickt nochmal auf die erste Vierecken 2-11er Ausgabe. Da habt ihr nochmal den Link zu dem großartigen, jetzt schon legendären Video, wie er sich das Leibchen überzieht. Entschuldigung, wenn wir korrigieren, wie ihm das Leibchen angezogen wird. Wie er versucht zuerst und großartig. Dann. Ganz groß, ja. Ja. Also du sagst auch die Ithakas? Die Italiener werden sich dann im Halbfinale mit Frankreich duellieren. Nein, warte mal, wir spielen ja dann gegen die Italiener. Stimmt ja. Wir würden ja gegen Italien rankommen, ist ja Blödsinn. In Thailand spielen wir? In Thailand gegen Italien. Ach so. Ja. Weil, weiß gar nicht, wo ist denn das Halbfinale? Dann haben wir die EM, oder? Die Euro, Entschuldigung, die Euro. Die Euro, nicht den Euro, gell, war das Thema die Woche. Den Euro gibt's nicht mehr lange, also die gibt's die Euro noch länger. Glaubst du? Den Euro in Griechenland bald nicht mehr. Das ist alles, alles zu viele, ich komme nicht mehr klar. Also, das sollen die Leute im Politiker-Podcast genau, sich da, anhören. Da muss dann der Manu Polit-Talk machen. Ja, er kann ja, bestimmt kann das Lenny. Stimmt, ja. Lenny kann in der Art. Da kann der Lenny ihm ein paar Fremdwörter in den Mund legen. Vielleicht kann er ihm auch noch seinen Pimmel im Mund legen. Ja, digitaler Oralsex. Ich stell's mir gerade vor, wie warum so beide. Bist vor ihrem du so böse zu mir? Kommt jetzt gleich wieder bei Facebook. Ach komm, ihr wisst es doch alle. Ihr wisst es doch alle. Wir scheißen doch eigentlich auf alle. Bis auf unsere Freunde von Reds, Wolf vs. Brain und irgendwen habe ich glaube ich noch vergessen, aber es wird doch egal. Ich habe mir die DFB-PK angeguckt, kurz vor diesem Podcast. Komplett von vorne bis hinten auf Sky Sport News HD. Der ist schon interessant, der Sender. Habe ich, glaube ich, noch nie länger wie 20 Sekunden. Hast du Sky? Ich habe Sky, ja. Ja. Auf Nummer 100 ist der. Ja, habe ich. Ja, aber Doch, den kann man immer mal schön so laufen lassen. Nee, ich bin jetzt ja bei Love-Film-Kunde seit ein paar Wochen. Und echt? Begeisterter Love-Film-Kunde. Und sag mal, hör auf, das ist gut, ne? Scheiße, ja, ich bin begeistert. Videos on demand, ganz groß. Bin großer Fan von Love-Film. Und allem, was mit Film zu tun also hat. Also kommen wir zur PK. Dropsige, dicke Pressesprecher vom DFB, der ist immer auf jedem, muss man darauf achten, der ist auf jedem Bild, auf jedem Video ist immer dieser dicke Mann. Kennst du den? Harald, irgendwie heißt er. Wie heißt du denn? Harald Glöckler, ne? Ist das so? Der hat auch wieder diese PK gemanagt. Zu Gast waren der Bundestrainer Joachim Löw. Freunde dürfen auch Jogi Bär zu ihm sagen. Und Manu Neuer ist ein gute Truppe. Also hätte man auch schlimmere Leute hinsetzen können. Und dann kam da immer diese Q&A-Session. Und da hat ein polnischer Journalist den guten Joachim Löw gefragt, was er davon halten würde, dass Berti Vogts als Nachfolger des, glaube ich, bald zurücktretenden polnischen Trainer die Nationalmannschaft übernehmen will. Und daraufhin sagte, danach hat er noch eine zweite Frage gestellt und dann hat der PK-Mann, Joachim, wie hieß er? Wie heißt er? Wie heißt er denn jetzt? Ich weiß es nicht. Da hat er gesagt, only one question per person. Und dann hat Jogi gesagt, er kann euch die zweite stellen, weil die erste beantworte ich gar nicht. Mit Vogts und wird der Trainer bei Polen. Ist auch total, warum stellt man denn so eine Frage? Ich weiß es nicht. Aber pass auf, dann hat derselbe Mann gefragt, 2026 gibt es in Polen, ich habe davon noch gar nichts gehört, wohl die Gerüchte, dass die WM von Deutschland und Polen co-ausgetragen wird. Wann? 2026, also bald. Ja gut, Deutschland und Polen, das hat ja damals schon funktioniert. Entschuldigung. Nee. Und was sagt Joachim Löw dazu? Ja. Auch diese Frage beantworte ich nicht. Oh, das ist ja sensationell. Das ist wie Kevin Korani damals, als er nach einer Niederlage, wo er beim VfB noch gespielt hat, gefragt wurde, ob er denn jetzt den Verein wechselt. Das war bevor er zu Schalke ging in der Saison, wo der Wechsel wahrscheinlich dann feststand. Na, da in seiner typischen Art dann gesagt, er ist ja auch ein rhetorisches Monster, ne? Ich beantworte diese Frage nicht. Stellen Sie nicht so eine Frage, dann beantworte ich vielleicht eine andere Frage. So, das ist etwa genau das Gleiche. Was soll denn so ein Scheiß ohne Witz? Die wissen noch nicht, was sie machen sollen mit ihrer Zeit. Die sollen was Vernünftiges fragen. also im Großen und Ganzen war es auch eine sehr ereignisarme PK. Irgendwie Manu Neuer wurde dann noch tausendmal dasselbe gefragt von polnischen Journalisten, von englischen Journalisten, weil sie irgendwas die da wollten, und von deutschen Journalisten. Was passieren würde, wenn es zum Elfmeterschießen kommt? Ob er sich da schon irgendwie was, ob er sich schon vorbereitet, ob er schon wüsste, wie die griechischen Spieler schießen würden. Ja, dann hat Manu gesagt, sage ich natürlich nichts drauf, ich bin ja nicht doof. So. Und das wurde er echt 3-4 Mal gefragt, immer dieselbe Frage mit dem Elfmeterschießen, bereiten sie sich darauf vor. Ey, ja, also. Siehst du, Oliver Kahn hätte damals jetzt gesagt, Elfmeterschießen? Wir spielen doch gegen Griechenland. Ohne Witz. An sowas denkt man doch gar nicht. Ja. Ja, also das ist ja alles auch nur noch keine Persönlichkeiten bei diesen ganzen Interviews. Das ist ja alles nur noch. Es ist alles weich gewaschen. Ich hab so ein bisschen gehofft, dass aus dem Schweini was rauskommt in dem Interview nach dem Spiel gegen Dänemark, wo es so ausgepumpt bei einem Reporter stand. Hast du das gesehen, das Interview? Nee. Die sind dann quasi nach dem Spiel sind sie duschen gegangen und dann frisch geduscht ist er dann parat gestanden zum Interview und man hat irgendwie sekündlich gesehen, wie sein Kreislauf immer weiter runter geht, dass er gleich zusammenbricht oder so. Der war so fertig, der hat sich dann auch beschwert, so der Grund, weil er so viel hat laufen müssen, und er wollte eigentlich gar nicht so viel laufen, hat so ein bisschen Kritik indirekt geübt an seinen Mitspielern, dass er so viele Räume hat zumachen müssen, weil viele nicht defensiv das geleistet haben, was sie hätten sollen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn einer so fertig ist, der hat sich bestimmt gerade nicht im Griff oder so, dass da irgendwie was raus, dass irgendwas kommt oder so. Aber selbst da haben die Jungs sich so im Griff, dass sie jenseits von der Kritik irgendwo stehen. Also die werden da nicht ausbrechen oder so oder irgendwas. Das ist auf jeder Presse. Ich habe mir die ein oder andere Ausschnitte von Pressekonferenzen der Deutschen gesehen. Ist da auch immer nur das Gleiche. Was da gefragt wird, was gesagt wird, also für den Arsch. Großartig, ja. Jogi Löw hat dann noch gesagt, dass wir gegen Griechenland definitiv auf Granit beißen werden. Das ist klar. Da sagt er keine Weisheit, da sagt er uns Neues. Ich hätte jetzt. Wird ein toughes Spiel, aber ja. Würde ich sagen, das war's von der PK. Danach, da war ich noch weiter Gast bei Sky Sport News HD, denn da wurden die ersten 15 Minuten des Trainings übertragen, was ich eigentlich einen ganz schönen Service finde. Und da hat man eigentlich nur Flachpässe gesehen. Sie haben nur Flachpässe geübt, trainiert. Und ja, wollen sie die Spanier imitieren? Was ist da los? Nee, sie wollen einfach nicht zeigen, was sie wirklich trainieren. Die spielen da ein bisschen. Standards trainieren, ist mir schon klar. Was sollen sie da machen? Das sind die ersten 15 Minuten, oder? Immer was sie zeigen. Ja. Ich meine, wir haben ja selber beide Fußball gespielt und in den ersten 15 Minuten, was machst du da großartig? Da kommst du auf Touren. Richtig, da machst du dich warm und dann bringst dich auf Temperatur und dann nach einer halben Stunde oder so, dann geht's los oder nach 20 Minuten. Und im Endeffekt siehst du nur jedes Mal das Aufwärmen von den Jungs. Ja. Und dass die da kein Fußballtennis spielen oder kein Hallenheimer, das ist ja klar, die werden sich da trotzdem mit dem Ball gezielt gut warm machen und Flachpässe üben, hat noch niemand geschadet. Ja, also mir ist dann noch aufgefallen, dass du hast dann auch mal Nahaufnahmen gesehen von Podolski, von Lahm etc. Die haben alle gestrahlt, haben alle sich totgelacht, haben sich den Bauch gehalten. Also da ist die Stimmung unfassbar gut beim deutschen Team. Unfassbar gut, und es ist ja wirklich keiner verletzt. Alle sind topfit, vom Mertesacker bis hin zum Pocahontas. Es sind alle fit, alle haben gute Laune. Das grenzt ja fast schon an das beste Trainingslager aller Zeiten, ne? Nicht nur das. Du machst uns fast ein bisschen Angst. Also Toni Kroos streut ja jetzt ein bisschen Salz in die nicht vorhandene Wunde. Ist ja aber auch schon, glaube ich, Reibung entstehen, oder? Wo ist denn da der Kampf? Ich kann ich dir nicht sagen. Ich finde es gut. Also mir so ist es definitiv, finde ich besser. Ich glaube, verantwortlich für diese wahnsinnig gute Stimmung ist das ganze Team, das ganze Trainerteam. Du hast da einfach ein paar tolle Jungs in der Hinterhand. Wenn du ein Pärchen verliert wirst, da strahlt natürlich. Ja, natürlich. Und Andi Köpke als Torwarttrainer, der ja auch immer schon ein bisschen, ich will keine Gerüchte hier streuen. Nein, sind ja auch aber vom Hilfskoch angefangen bis hin zum Yogi ganz vorne oder ganz oben, das passt einfach. Das ist einfach eine Harmonie. Ja. Und ja, Toni Kroos hat. Hilfskoch, glaube ich, ne? Bitte? Schlechtes Wortspiel. Heute ist er der Hilfskock. Ah, ja, ich mag eigentlich Wortspiele, eigentlich. Eigentlich, aber müssen auch schon gut sein. Na, wir machen ja keine Witze bei Vierecken 12, dafür sind andere Podcasts verantwortlich. Ja, official. So sieht's aus. Na, ich habe noch einen kleinen Fakt, muss ich dich kurz überrumpeln. Morgen soll's regnen. Bei uns oder in Polen? Das geht doch nur den Tsetaki-Tänzern in die Karten, oder? Ja, natürlich. Ich meine, weiß ich nicht, wenn es regnen soll. Bei dem Spiel Italien gegen Spanien haben sich die Spanier beschwert, dass der Rasen nicht nass genug war, damit sie den Ball nicht so schön laufen lassen können, wie sie es gerne wollen würden. Also, ich sage, das ist keine Ausrede. Ich sag, wenn man Profifußballer ist, dann muss man bei jedem Wetter gleich gut spielen. Es sei denn, es regnet so ausströmend, wie es bei, was war es, Ukraine gegen Frankreich ist. Da ist dann. Ist ja auch ein bisschen genieselt, ne? Ja, da ist, war auch schön. Da sind die Voraussetzungen dann anders. Aber im Grunde genommen, sobald der Rasen, also, so war es bei mir zumindest früher, wenn der Platz nass ist, ist es das geilste Fußballwetter. Ja, absolut. Und, das soll ruhig regnen, das ist schon okay. Kein Problem. Ja. Aber bei uns nicht in Deutschland, oder? Oder da auch? Das Wetter bei uns zu Hause? Was ist das? Ja, wir haben auch Wetter, ja. Ja, sicher. Und ja, wir haben Wetter, ja. Und wie gut? Geht so. Okay. Haben wir jetzt die Nati durch? Ja, haben wir. Ich glaube schon. Mehr brauchen wir vorher nicht sagen. Wir sind auch schon lange dabei, muss ich sagen. Ja. Und ja. Ich habe gehört, du musst morgen früh aufstehen. Ja, morgen früh ist richtig. Nicht ganz so früh wie andere, aber auch früh. Auch früh, ja. Auch früh. Naja, wenn wir bis 11, 11:30 schlafen würden, würden wir auch beim Nerdiverse-Podcast machen. Eben. So shootet man dann doch, oder? Ja, hier wieder Freunde, also da kann man auch mal sagen, da nehme ich auch gar kein Blatt vom Mund. Ich habe hier noch ein Blatt, da steht Javier Martinez. Denn ich würde sagen, zum Abschluss noch ein paar bisschen Gossip, ja, um ein bisschen in der Kids-Sprache wieder der WWE uns ein bisschen anzunähern. Da gibt es das ein oder andere Gerücht, dass der FC Bayern München seinen eigenen Bundesliga-Transfer-Rekord von 35 Millionen, den sie damals zu euch überwiesen haben, zu den VfB Stuttgartern. Damit habt ihr auch nur Gutes angestellt, ne? Ja klar, wir haben ein Stadiongebot davon. Nein, nicht wir, die. Ich bin ja nur wohnhaft in der Nähe. Du schlachtest nur Schweine in Stuttgart. Und, so sieht's aus. Jetzt gibt es das Gerücht, dass Javier Martinez von Athletic Bilbao, ne, ist richtig? Kann sein, weiß ich nicht. Man sagt ja nicht Bilbao, Bilbao. Für 40 Millionen an die Säbener Straße wechselt. Was kann man großartig über ihn sagen? Ich habe mir halt, wie gesagt, diese paar Videos angeguckt. Er ist ein Sechser, er ist ein gelernter Sechser. Man will ja unbedingt einen kongenialen Partner neben Schweinsteiger sehen. Ich habe absolut überhaupt nichts gegen Luis Gustavo. Ich finde, der macht einen guten Job. Finde ich auch, aber wir haben es schon mal gehabt, wir müssen halt ein bisschen was in die Breite machen. Ja, hast du recht. Auf der anderen Seite in die Breite machen, ich denke mir, natürlich hat Bayern letzte Saison keinen Titel geholt, aber sie sind Vizemeister geworden, sie sind Vizepokalsieger geworden, sie sind in der Champions League bis ins Finale gerückt und ja gut, Dortmund war die Runde klar besser, aber sie haben ja trotzdem eine starke Saison gespielt mit diesem Kader, den sie da jetzt haben. Also warum willst du ja dann noch so arg viel in die Breite machen? Ich meine, das noch mehr in die Breite sorgt dann vielleicht auch eher sogar noch für mehr Unruhe, oder? Ja, wir haben ja auch erwähnt in unseren Reihen, der in die Breite geht, ne? Oh, wir shooten, okay, pass auf, da bin ich dabei. Warum hast du noch nie der weiße Hai gesehen? Wie bitte? Warum ich noch nicht den weißen Hai gesehen habe? Ich war ja schockiert. Es gibt doch so Bildungslücken, dann hat man es irgendwie in 26 Jahren nicht geschafft, den zu gucken. Ich will den ja gucken, aber ich habe ihn auch auf der Love-Filmliste, aber ich weiß es nicht, warum ich den nicht gesehen habe. Dann, ich schäme mich auch dafür. Hoffentlich. Vor allem, weil du wahrscheinlich nur noch die neue Version davon bekommst. Es war ein anderes Thema, können wir ein anderes Mal beschwätzen. Javier Martinez, ist das ein guter Transfer? Er kann auch in Verteidigung spielen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das kann Gustavo auch. Da die ein oder andere SMS geschickt. Ist, glaube ich, so flexible Spieler sind sowieso immer ganz, ganz gern gesehen beim FC Bayern und Ja. Ja, aber 40 Millionen ist schon eine stolze Summe. 40 Millionen, das musst du auch erstmal machen. Es war erneut die wirtschaftlich erfolgreichste Saison aller Zeiten. Die Marke FC Bayern München ist so hot wie noch nie auf der ganzen Welt. So viele Merchandise-Artikel, Trikots, Handyschalen wurden noch nie verkauft vom FC Bayern mit dem FC Bayern München Logo drauf. Und da kann man sich dann, glaube ich, mal so einen Javier Martinez für 40 Millionen gönnen. Ja, klar, die würden es nicht machen, wenn sie es nicht können würden. Also die würden nicht ihr Stadion verkaufen, so wie es andere jetzt machen. Kann sein, dass sie daran sind. Ist Dzeko eigentlich vom Tisch? Das weiß ich gar nicht. Um Dzeko ist es sehr ruhig geworden. Das ist beängstigend ruhig. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt die EM abwarten, weil ich meine, er spielt da nicht mit. Serbien ist da nicht dabei. Ich kann es dir nicht sagen. Da gibt es absolut keine Neuigkeiten, absoluter Stillstand. Edin Dzeko ist ein großartiger Spieler und er müsste meiner Meinung nach auch zum FC Bayern. Dann haben wir 3,1 klasse Stürmer mit dem 0,1%, meine ich, Nils Pedersen, der ausgeliehen werden muss. Volles Talent, der muss zu Nürnberg. Der muss zu Nürnberg, der muss nach Bremen. Freiburg, da muss der hin, Stammspieler werden, wie Breno. Bremen ist an ihm dran. Werder Bremen will ihn anscheinend. Ja, nee, aber die wollen ihn ja verpflichten. Die wollen ihn kaufen. Ja, das kann sein, ja. Im Tausch gegen Pizarro, ja. Aber was wollen sie denn dann mit dem Pedersen? Ich meine, wenn sie dann Gomez, Dzeko und Pizarro haben, ich meine, wie lang wollen sie denn ausleihen? Die werden noch als, ja, in 2 Jahren, was ist dann in 2 Jahren, hat er immer noch das Gleiche probiert. Dann ist normalerweise immer noch ein Gomez da und immer noch ein Dzeko. Dann ist der Pizarro weg und dann, du hast es doch auch bei Toni Kroos gesehen. Der hat sich unfassbar entwickelt. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass der gute Ossi sich da auch so gut entwickelt, der gute Nils. Und ist ein gutes Talent, dann lass den ausleihen irgendwo hin an die Weser von mir aus. Also verkaufen würde ich ihn nicht. Ja, war auch nur ein Jahr als da eigentlich. Ja. Wenn denn jemand möchte, also ich glaube Nürnberg, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Ist ja wohl. Ist andere Probleme, andere Sitten. Ja. Man sagt jetzt auch in Fachkreisen Kamikaze Nürnberg zu euch, ne? Ist das so? Das ist absolut so. Kamikaze. Ja, wir gehen halt jedes Jahr. Bei euch im Stadion, glaube ich, auch nur noch Sushi verkauft, ne? 3 Sushi im Wickle heißt es bei uns. Ja. Ja. Ganz groß. Okay. Kedira hat eine Kaufoption. Also er hat in seinem Vertrag eine Ablösesumme festschreiben lassen, wo ich erst gedacht habe, da muss ich nochmal nachlesen, was, wie? 150 Millionen. Also wenn du persönlich mit deiner Fleischerei 150 Millionen Real Madrid auf den Tisch legst, könntest du die ihn in die Küche holen. Sammy Khedira für 150 Millionen. 150 Millionen. Ich guck mal kurz bei meinem Online-Banking, ich check das mal kurz. Ja. 150 Millionen, wie viele Nullen sind das? Mehr als 150 Euro, die du, glaube ich, okay, dann geht's nicht. Im Monat verdienst. Dann ist vorbei. Ich glaube, wenn man so ein Auto wie du fährt. Aber ich hole ihn ablösefrei, wenn sein Vertrag ausläuft. Ich biete ihm Wurst for life an. Meat and Wurst for life. Und dann da sagt keiner nein. Die kannst du da vorne an die Theke stellen und im Trikot. Nee, nicht mal. Nee, dafür ist er nicht hübsch genug. Seine Verlobte. Oh, die ist ja also. Die würde ich. Wie heißt sie? Lisa Gerke? Heißt sie nicht Lisa, oder? Heißt sie Lisa? Lena. Lena Gerke. Lena, genau. Das ist aber eine. Ja, damit kann man was anfangen. Hast du bei Talk of Personality gehört, dass ich Ricky das Wort MILF erklärt habe? Der Ricky, der ist so abgeklärt, der weiß doch. So weltfremd, ne? Der hat auch nur seine komischen Podcasts da im Kopf und seine Familie da, die da immer reinbölkt. Der ist völlig weltfremd. Ja, ich meine... Blutsbrüders ab und zu mal. Wie fandest du eigentlich seinen Anruf? Qualitativ war es noch schlechter wie meine Anrufe. Wollte ich gerade sagen, wer im Glashaus sitzt. er hat es sehr professionell gemacht. Also wenn ihr es genauso machen würdet wie er, so kompakt und schnell, dann werdet ihr nach einer Viertelstunde jedes Mal fertig. Ihr müsst keine 2 Stunden meiner Zeit investieren. Ich habe überlegt, ob ich den ganzen Podcast so wie bei dem Fright Night Review mache. Das machen wir dann, wenn Deutschland ausscheidet, dann machen wir einen Podcast genau in der Stimmung. Dann machen wir das, ja. Hast du noch irgendeine lustige News? Transfer, hat dich wer verletzt? Ich hab noch eine kleine Auflösung. Und zwar hatten wir das letzte Mal ja bekannt gegeben, dass Tahiti Ozeanienmeister wurde. Und wir haben nachgefragt, wie der Trainer heißt. Und wir haben unsere Zuhörer gefragt oder ihnen befohlen, uns eine Antwort drauf zu geben. Es kam bei mir nichts an. Es kam auf der Seite von... Bei den Kommentaren kam auch nichts an. Da kam nur Lob an. Aber wenn wir euch was fragen, dann möchten wir auch bitte eine Antwort, ja? Bitte. Wir fragen ja nicht viel. Und ich musste jetzt leider selber recherchieren, weil es kam ja nichts. Und ich kann bekannt geben, dass der Trainer von Tahiti Eddie Etaeta heißt. Nur damit ihr es wisst. Und wir werden ihn sehen. Und zwar hoffentlich nächstes Jahr in einem Spiel gegen Deutschland. Weil sie ja Ozeanienmeister wurden, haben sie sich auch gleichzeitig qualifiziert für den Confederations Cup nächstes Jahr, der ja in Brasilien stattfindet, immer ein Jahr vor der WM in dem Land. Und wie man weiß, treten da Ozeanien, Afrika und unter anderem auch der Europameister an. Und wenn es gut läuft, wird nächstes Jahr Jogi Löw auf Eddie Etaeta treffen. Ich bete drum. Ich habe auch schon das eine oder andere gehört bei Spox.com, dass Eddie Etaeta vielleicht als Nachfolger von Jupp Heynckes gehandelt wird. Ist da was dran? Wäre auf jeden Fall ein Riesending. Also das wäre mal ein Ding, ja. Ja gut, ich meine, wenn man Javier Martinez für 40 Millionen verpflichten kann und das nur von Spanien, dann kann man ja auch vielleicht noch einen Zehner drauflegen und Eddie holen aus Tahiti. Eddie, wir sagen ja nur Eddie. Ist ja natürlich, Euro-Eddie. Ozeanien-Eddie. Ossi-Eddie. Ocean-Eddie. Ocean-Eddie. Ocean-Eddie. Ja, also, nee, großartig. Ich sehe den auch schon in der Bundesliga. In der dritten oder zweiten. Nee, großartig. Tobi, hast du noch was oder wollen wir ins Bett? Wir gehen jetzt noch ein bisschen Fußball schauen, habe ich gedacht. Ach ja, stimmt. Es läuft ja schon eine halbe Stunde. Ja, ja. Mal, hab ich noch was schon? Wie steht's denn? Ich bin noch nicht so weit. Ich habe... ich habe noch was. Und zwar Glückwunsch an Fortuna Düsseldorf. Es wurde ja gesagt, wir sollen nicht mehr so mit der Vereinsbrille diesen Podcast kommentieren. Ja. Und, ich habe da eine kleine Info für Fortuna Düsseldorf-Fans. Und zwar gratuliere ich Ihnen, weil Sie heute auf den Tag genau vor 76 Jahren Vizemeister wurden. Dass Sie im Finale gegen Nürnberg verloren haben, das spielt keine Rolle. Ich darf ja keine Nürnberg-News placken. Deswegen placke ich in dem Fall die Düsseldorf-News, dass seit 1936 heute genau auf den Tag hin gegen Nürnberg im Pokal, im Finale um die deutsche Meisterschaft verloren haben. Ja. War aber auch ein spannendes Spiel, ne? Ja, es war. Hast du live gesehen, ne? Ja, ich hab, da hat nur mein Seniorenpass damals vergessen, deswegen musste ich den vollen Eintrittspreis zahlen. Ja, ich habe dann auch nur die Zusammenfassung bei Sky Sport News.at gesehen. So, es hat wieder unfassbar Spaß gemacht. Es war eine unfassbar angenehme Atmosphäre und Runde mit dir. Es ist wirklich ganz anders. Ja, mit den anderen Leuten, mit dem Jens, da wirst du mit Namen voll geschossen und bam, bam, bam, bam, bam, bam. Und dann irgendwann klingt dir die Rübe aus und der andere hier, Ricky, der ist halt redet nur bei seinem Pimmel. Außer in der letzten Folge, wo es ja gleich weiblichen Zuspruch da hat die Sarah gleich geschrieben, ne? War ein Schlingel, die Sarah. Ja, ja, und es kam noch keine Reaktion von ihm, noch keine Antwort, glaube ich, oder? Nee, ich weiß auch nicht. Keine Reaktion. Ja, er lässt halt auch nach. Aber es ist schön, dass, wenn er einmal nicht über seinen Pimmel redet, sich gleich eine Frau meldet. Das wird sein Pimmel wieder ordentlich. Das ist sein Geheimnis auch im Schlafzimmer. Das lasse ich einfach mal so stehen. Okay, ich habe jetzt Bock, noch ein bisschen Fußball zu schauen. Ich auch. Und deswegen noch ein paar Aufnahmen von der letzten Bundesliga-Saison. Gucken wir uns mal Dortmund-Spiele an. Best of Javier Martinez. Best of Javier Martinez. Habe ich schon eine Playlist hier bei YouTube gemacht. Das wird schön. Deine schönsten Grätschen. Schickst du dann zu mir, wenn du fertig bist. Ich brauche noch was zu. Nee, die gucke ich mir aber gleich 3-4 Mal an, dass ich die gleich auswendig kenne und. Dass du dich auf ihn einstellen kannst dann nächste Saison. Dass du schon genau weißt, was. Grätsche auf Englisch. Rooney? Keine Ahnung. Wie heißt das? Terry? Scheiß Frisur. Auf Deutsch. Ich weiß nicht. Das ist eine Frage an die Hörer. Was heißt Scheißfrisur? Und was haben wir noch gesucht? Nee, ich möchte viel lieber wissen von unseren Hörern, was das für ein Material ist, was er auf seinem Kopf hat. Okay, damit schließen wir das EM-Zwischenfazit-Podcast-Vergnügen. Ja. Kann man sagen, wann wir wiederkommen? Das müssten wir jetzt echt spontan irgendwie. Wir können es aber auch verkünden bei Talk of Personality oder auf der Seite. Ja, ich würde schon sagen, nach der EM vielleicht. Aber nur vielleicht, oder was? Meinst du, kann doch sonst zwar gar nicht wiederkommen? Doch, wir kommen auf jeden Fall wieder. Wenn es keiner hören will oder nur Negatives kommt, dann ignorieren wir es und löschen es, so wie es andere auch machen. Touch. Dumm die dumm, official. So sieht's aus. So sieht's aus. Also nach der EM hundertprozentig nochmal dann auch noch was zu der EM. Ja. Die mag ich ja auch so gerne, dann gehen ja auch diese Bergcups los, weißt du? Irgendwie in den Alpen kommt dann das erste Testspiel und die gucke ich ja auch ganz gerne, weißt du? Echt jetzt? Kennst du die? Ja, kenne ich. Aber Sport 1 dann immer, da gucke ich mir mal schon die neuen Spieler an und wie die so sind und dann geht es ja auch schon ganz stark zur neuen Bundesliga-Saison 2012, 2013 und dann grooven wir uns auch langsam ein und bekommen auch ein neues Format. Wir haben dann einen schönen Sendeplan mit schönen Rubriken und das wird auch alles ganz toll. Aber bis dahin sage ich vielen Dank, Tobi. Vielen Dank, Chris. Bis irgendwann mal. Darauf kannst du einlassen. Ja. Okay. Bis dann. Hau rein. Ihr auch.